Eine Redeveranstaltung der Mitarbeiter des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und der Bauern der Stadt Pyongyang anlässlich des 85. Gründungstages der Heroischen Koreanischen Volksarmee fand am 21. April im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Die Redner würdigten die Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Songun-Revolution. Sie fassten auch den Entschluss, unter der Führung des Marschalls Kim Jong-un mit Vaterlandsliebe und reinem Gewissen zu arbeiten, sowie die patriotischen Bauern der vorigen Generationen durch die Steigerung der Getreideproduktion die Partei und den Staat unterstützt hatten.